Dean Collins ist das gewesen. Gitarrist, Sänger und Songschreiber. Der Song, der hieß She Was Never Far Away und die dazugehörige CD Go Big or Go Home. Claire Lynch, hier ist Claire Lynch. New Day heißt ihre letzte CD, ihre neue CD und daraus Leaving on That Evening Train, Claire.